Und jetzt wollen wir noch einmal die Hände bewegen. Hört gut zu und macht es mit uns. Hin und her mit der Hand. Finger klettern hoch die Wand. Zappeln langsam erst, dann schnell. Dunkel wird's und wieder hell. Wollen wir das noch einmal machen? Hin und her mit der Hand. Finger klettern hoch die Wand. Zappeln langsam erst, dann schnell. Dunkel wird's und wieder hell.